Den Meldungen vom südkoreanischen Sender KBS zufolge machte die Finanzgewerkschaft Südkoreas am 14. Mai bekannt, im Juni eine Kundgebung gegen die arbeiterfeindliche Politik der Regierung unter Teilnahme von 50.000 Arbeitern im Finanzwesen abzuhalten und im September in den Generalstreik einzutreten.